Antenne Koblenz, unser Wetter an Rhein und Mosel. Wird Ihnen präsentiert von Lotto 6 aus 49. Der Traditionslotterie seit über 60 Jahren. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter lotto.de. Wir starten unsere neue Woche mit Sonne und Wolken gemischt. Ganz, ganz harmlos bei 25 Grad in der Spitze. Allerdings kommen die Gewitter nochmal zurück zu unserer Region. Ab dem Nachmittag soll und kann es dann teilweise wieder Starkregen und Hagel hier immer wieder Becken geben. Zwischen 15 und 19 Uhr rechnet der Deutsche Wetterdienst mit den Unwettern hier bei uns in der Region. Aktuelle Werte gemessen bei uns in Koblenz direkt an der Moselstaustufe 15 Grad. 14 haben wir es bei euch in Braubach an der Marxburg und in Neuwied an der Abtei Rommersdorf gemessen auch 15 Grad aktuell. Wir schauen noch auf den Antenne Koblenz 3-Tage-Trend. Die Unwetterfronten, die lassen wir dann endlich mal hinter uns. Die nächsten Tage, die bleibt es dann zwar noch windig und die Temperaturen sinken dadurch etwas. Dafür gibt es aber Sonnenschein bei Werten zwischen 20 und 23 Grad. Es ist 8 Uhr. Alles, was jetzt aus Koblenz, Deutschland und der Welt wichtig ist. Hier sind die Antenne Koblenz Nachrichten. Mit Daniel Driller, guten Morgen. Wer das 9-Euro-Ticket kaufen möchte, kann das in Deutschland ab heute fast überall machen. Entweder per App, an den Verkaufsstellen oder am Automaten. Beeilen muss man sich aber nicht unbedingt, denn das günstige Monatsticket fürs Bus- und Bahnfahren quer durch Deutschland wird nie ausverkauft sein. Das 9-Euro-Ticket gibt es von Juni bis August als Entlastung für die steigenden Energiepreise. Zum Beginn des Weltwirtschaftsforums hat die Nothilfeorganisation Oxfam die zunehmend ungleiche Verteilung von Vermögen kritisiert und auf politische Reaktionen gedrungen. Während das Vermögen von Milliarden seit Beginn der Corona-Pandemie um 42% gewachsen sei, sei weltweit mehr als eine Viertelmilliarde Menschen gefährdet, in extreme Armut abzurutschen, heißt es in einem Bericht zu den Profiteuren von weltweiten Krisen. Oxfam fordert darin eine stärkere Besteuerung von Unternehmen und hohen Vermögen. Weltweit sind laut der UNO zum ersten Mal mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Das Flüchtlingshilfswerk sagt, dass vor allem Russlands Angriffskrieg in der Ukraine dazu beigetragen hat, aber auch neue Wellen der Gewalt in Ländern wie Äthiopien, Burkina Faso, Myanmar oder Afghanistan. Die UNO spricht von einem Rekord, der niemals hätte erreicht werden dürfen. Der australische Wahlsieger Albanese ist als Premierminister des Landes vereidigt worden. Die Vereidigung fand umgehend statt, weil Albanese in Tokio an einem Gipfel mit US-Präsident Biden und den Regierungschefs aus Japan und Indien teilnehmen will. Allerdings ist die Auszählung der Stimmen auch 2 Tage nach der Wahl noch immer nicht beendet. Damit ist weiter offen, ob der Labour-Chef mit absoluter Mehrheit in Australien regieren kann oder auf andere Parteien angewiesen sein wird. Und jetzt das Neueste aus unserer Region. Mit Amina El-Jamai, guten Morgen. Ein vermeintlicher Teppichverkäufer soll in Koblenz vermehrt Personen angerufen haben, da er zu ihnen nach Hause kommen wolle, um ihnen einen Perserteppich zu schenken. Wie die Polizei berichtet, wird von einer neuen Betrugsmasche ausgegangen. In einer Pressemitteilung rät die Polizei dazu, die Tür nicht zu öffnen. Würde ich nicht nehmen und auch nicht geschenkt. Schneller, aktueller. Antenne Koblenz Verkehr. Gleich 8 Uhr und ganz genau 2 Minuten, liebe Autofahrer. Wir schauen euch auf die Straßen. Der Berufsverkehr ist im vollen Gange hier bei uns in Koblenz und auch um Koblenz rum. Wir gucken zum Beispiel auf die Landesstraßen B9 Bonner Straße zwischen Bubenheimer Kreisel und dem Hauptbahnhof. Hier viele Autos unterwegs, immer wieder 20 Minuten Zeitverlust. B42 Bonn Koblenz zwischen Höhenberg und der Einbindung in Neuwied-Ehrlich. Hier viele Autos, 5 Minuten Zeitverlust. Die Pfaffenhofer Brücke B49 zwischen dem Glockenbergtunnel und der Rhein-Mosel-Halle, auch hier immer wieder Stop-and-Go. Und Stop-and-Go auch auf der L307 Ransbach-Baumbach-Neuwied zwischen dem Kreisverkehr in Mogendorf und dem Autohofen Mogendorf. Hier viele Autos, rund 5 Minuten Zeitverlust. Egal, wo ihr unterwegs seid, wünsche ich euch natürlich gute und sichere Fahrt. Kommt mir gut und sicher an euer Ziel. Die Flitzerblitzer. Einer steht, unser Bruno steht auf der B9 stadteinwärts, kurz hinter dem schwedischen Möbelhaus. Da wird bei Tempo 100 maximal geblitzt. Nicht schneller als 100 fahren, ich hab's ausprobiert. Fotos werden mittelschön. Vom Aufstehen bis 10. Guten Morgen, Koblenz. Die Morning Show. Zusammen mit unserer Amina aus den Nachrichten. Guten Morgen. Einen herzlichen guten Morgen. Gleich 8 Uhr und 3 Minuten. Heute haben wir es ja bei dir schon in den Nachrichten gehört. Wieder großes Gewitter angekündigt vom Deutschen Wetterdienst zwischen 15 und 19 Uhr. Wir gucken gleich mal drauf, was genau passiert denn und was genau ist denn vorhergesagt vom Deutschen Wetterdienst. Und das machen wir nach Dead or Alive. You Spin Me Round. Und jetzt erstmal neue Musik von Alesso zusammen mit Katy Perry und meinem Garten. Die Morning Show auf Antenne Koblenz.

Guten Morgen, hier ist Antenne Koblenz mit Dead or Alive und You Spin Me Round. Um 8 Uhr und 9 Minuten kommt gut in diesen Montag. Morgen rein, der 23. Mai 2022. Das Sturmtief Emmeline hat sein Unwesen über Deutschland getrieben. Unsere Region hat es auch getroffen. Vor allem im Kreis Neuwied hatte die Feuerwehr mit über 100 Einsätzen alleine am Freitagabend mehr als gut zu tun. Blitzortungssysteme haben knapp 350.000 Blitze über ganz Deutschland gemeldet. So viele wie seit 2 Jahren nicht mehr. Naja, und jetzt soll es dann heute nochmal Gewitter geben, Amina aus der Antenne Nachrichtenredaktion. Ja, ab ca. 12 Uhr müssen wir hier in Koblenz, aber auch in Neuwied mit schweren Gewittern rechnen. Der Deutsche Wetterdienst hat dazu bereits eine Warnung herausgegeben. Dort heißt es, dass Gefahr durch heftigen Starkregen besteht. Mit ca. 35 Litern Regen pro Quadratmeter und ca. 3 cm großen Hagelkörnern müssen wir heute rechnen. Auch Sturm- und Orkanböen mit bis zu 110 km pro Stunde werden örtlich auftreten. Jetzt am Freitag war es ja so, dass das Gewitter teilweise über mehrere Stunden angehalten hat. Wie lange genau wird das jetzt passieren? Kann man das einschätzen und kann ich irgendwelche Vorkehrungen treffen, um mich zu schützen letzten Endes? Der Deutsche Wetterdienst geht von schweren Gewittern bis in den Abend hinein aus. Die Unwetterwarnung ist vorerst bis 22 Uhr vorgesehen. Um sich zu schützen, sollte man nochmals den Abwasserkanal im Haus kontrollieren, Schwellen in Zufahrten von der Straße in tiefer gelegenen Garagen anbringen und im Falle eines vollgelaufenen Kellers keinen Fall den Keller betreten. Dort herrscht Stromschlaggefahr. Außerdem sollten, wenn möglich, Fahrzeuge untergestellt und lose Gegenstände aus Gärten sicher verstaut werden. Dankeschön, Amina El-Jamai aus der Antenne Koblenz Nachrichtenredaktion. Aktuelle Informationen waren das zum Gewitter, was ab heute Mittag 12 bis 22 Uhr, also bis da geht dann quasi die Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst starten soll. Vor allem hier unsere Region wurde beim letzten Gewitter letzte Woche Freitag stark getroffen. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. I know what we're supposed to do. It's hard for me to let go of you. So I'm just trying to hold on, hold on. Myself, but only you know how to. Yeah, oh, I know what we're supposed to do. Oh, but I hate the thought of losing you. So I'm just trying to hold. Verlieben. Natürlich nur mit Antenne Koblenz. Der Supermix. Greatest Hits und das Beste von heute. 2 feet. You just passed me by. It still makes me cry, but you could make me whole again. And if you see me with another man, laughing and I'm joking, making the best of this I can. I ain't trying to put you down, baby, I still want you around, 'cause you can make me whole again. Koblenz, der Supermix. Greatest Hits und das Beste von heute. Ruf meinen Namen, ich steig einfach los und bin da. Ich flieg über jeden Ozean, weil mich für dich nichts am Boden hält. Si tu m'appelles, tu m'appelles. Tu m'appelles, je suis pas loin, toujours la tienne. Tout est jeune et tout est peine. Te donne ton abri sous mes ailes. Si tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Ich schwör dir, kein Weg ist so weit. Für mich ein Wort ist genug. Ich komm überall hin, sobald ich hör, dass du mich rufst. Tu m'appelles. Sur moi, je suis toujours là et fort pour toi. Si tu m'appelles, tu m'appelles. Ruf mein Name, mein Herz ortet dich wie ein Sonar. Find zu dir, ob Nacht oder Tag. Du strahlst an meinem Himmel klar und hell. Si tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Ich schwör dir, kein Weg ist so weit. Für mich ein Wort ist genug. Ich komm überall hin, sobald ich hör, dass du mich rufst. Antenne Koblenz gleich noch. Nico Santos on Topic, Like I Love You. Montagmorgen, der 23. Mai 2022. 9:10 haben wir es jetzt. Kommt gut raus. Die Uhrzeit, powered by Kanal Wambach. Wir sind rund um die Uhr im Einsatz. Kanal-wambach.de. Auf die Scheine, fertig, los! Bei Rewe geht Scheine für Vereine in die dritte Runde. Pro 15 Euro Einkaufswert jetzt ein Vereinschein sichern und Sportvereine unterstützen. Mit Matten, Toren, Bällen, Sporttaschen. Gemeinsam für unsere Sportvereine. Rewe, dein Markt. Kieferorthopädische Praxis Koblenz. Frau Dr. Eva Martina Tittel. Modernes Ambiente mit Medizintechnik und Hygiene nach dem neuesten Stand der Wissenschaft. Unsere Praxis arbeitet mit innovativster digitaler Technik und schonenden Behandlungsmethoden. Mit herausnehmbaren, festsitzenden und nahezu unsichtbaren Zahnspangen. Wir beraten Sie gerne. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen, persönlichen Gesprächstermin in unserer Praxis. www.kfo-titel.de. Kieferorthopädische Praxis Koblenz. Frau Dr. Eva Martina Tittel. Wir machen Zähne gerade. 9 to 5. Oder flexibel. Immer hart am Limit. Oder mit Respekt. Fehler werden nicht gemacht. Oder mit Vertrauen. Wer gestaltet eigentlich die Arbeitswelt im Unternehmen von morgen? Das bist du. Erfahre alles Neue rund um die Themen People, Transformation, Innovation auf der Corporate Convention in Frankfurt-Offenbach. Am 31. Mai und 1. Juni. Sicher dir jetzt dein Ticket auf convention22.de. Es geht doch nichts über Entspannung im wohlig warmen Wasser. Mit dem Reisetipp von Sonnenklar TV erleben Sie das jetzt auch. In Bad Füssing warten 4 Nächte im Komforthotel mit erstklassiger Halbpension und entspannte Thermenwellness auf Sie. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Freier Eintritt für Thermenwellness auf 4.500 Quadratmetern inklusive Massage. Schon für entspannte 279 Euro. Johannesbad Hotels in Bad Füssing. Jetzt online buchen auf johannesbad-hotels.com. Gestalte die Arbeitswelt von morgen. Corporate Convention am 31. Mai und 1. Juni. Sichere jetzt dein Ticket auf convention22.de. Du möchtest beruflich Fahrt aufnehmen, aber auch Familie und Beruf bestmöglich miteinander vereinen? Steig jetzt als Juristin bzw. Jurist oder als IT-Profi bei der Bundeswehr in Koblenz ein. Mit dem Direkteinstieg als Beamtin bzw. Beamter im höheren Dienst startest du deine Karriere in Zivil in der Bundeswehrverwaltung. Mach, was wirklich zählt und bewirb dich jetzt auf bundeswehrkarriere.de. Biete deine Produkte oder Dienstleistung in der Annie-App an. Für Shops, Restaurants, Bars, Events. Einfach für alles. Annie, der Partner für dein Business. Jetzt auf annielifestyle.de anmelden und direkt durchstarten. Wo sonst kann man wetterunabhängige Spielwelten entdecken, sich im Kletterparadies austoben und auch noch kostenlos ins tropische Badeparadies eintauchen? Familienurlaub im eigenen Ferienhaus, mitten in der Natur. Denn Urlaub heißt Centerparks. Jetzt Top-Angebote ab 199 Euro für den Sommerurlaub sichern auf centerparks.de. Jetzt auf anylifestyle.de anmelden und direkt durchstarten. A-N-Y. Weiter geht's mit Greatest Hits und dem Besten von heute. Like a love, like a love, like a love. No, he doesn't love you. When the two of you walked in the other night, saw you smiling with your arms around his side. How I hate the hand in your hand wasn't my. How I hate myself, I didn't treat you right. But I only want the best for you, trust me. Even if I know the best for you is not me. And the worst is I know I'm the reason why. You said goodbye, bye. He doesn't love you like I love you. He doesn't need you like I need you now. He doesn't love you like I love you. Hope he won't hurt you like I hurt you. He doesn't know you like I know you. Cause baby, I know every part of you. He doesn't love you like I love you. Hope he won't hurt you like I hurt you. Guess I don't deserve you. Like a love,

Halb neun Uhr ist gerade, guten Morgen. Antenne Koblenz, unser Wetter am Rhein und Mosel. Wird Ihnen präsentiert von Lotto 6 aus 49. Der Traditionslotterie seit über 60 Jahren. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter lotto.de. Wir starten in unsere neue Woche mit Sonne und Wolken. Gemischt aus diesen paar Wolken kommen immer mal wieder ganz, ganz leichte örtliche Schauer. Auch gerade hier bei uns in Koblenz zum Beispiel. Ganz harmlos, aber im Grunde genommen erstmal zumindest bei 25 Grad in der Spitze. Allerdings kommen die Gewitter hier zurück zu uns in die Region. Ab dem Nachmittag soll und kann es dann teilweise wieder Starkregen und Hagel hier im Neuwiederbecken geben zwischen 15 und 19 Uhr. Besonders da rechnet dann der Deutsche Wetterdienst mit den Unwettern hier bei uns in der Region. Es ist 8:30. Hier sind die Antenne Koblenz Nachrichten mit dem Wichtigsten aus unserer Region. Im Studio Amina El-Jamai, guten Morgen. Im Zuge des Unwetters am Freitag ist es zu einer Vielzahl von erheblichen Beschädigungen gekommen. Wie die Polizei Koblenz berichtet, waren vor allem die Dienstgebiete Neuwied und Andernach davon betroffen. Durch Hagelkörner mit einem Durchmesser von 5 cm wurden mindestens mehrere Dutzend Pkw beschädigt. Teilweise sind Scheiben während der Fahrt eingeschlagen worden. Ebenso ist es zu Wasserschäden in Gebäuden gekommen. Die B49 zwischen Lahnstein und Montabaur war zudem durch umgestürzte Bäume, die auf der Fahrbahn lagen, über Stunden gesperrt. Im Westerwaldkreis ist ein Mann an einem Stromschlag gestorben, da er den unter Wasser stehenden Keller versuchte zu betreten. Auch heute sind in Neuwied und Koblenz wieder schwere Unwetter vom Deutschen Wetterdienst gemeldet worden. Heute wird einem 51-Jährigen am Landgericht Koblenz der Prozess wegen Totschlags gemacht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im August letzten Jahres in der Klinik Nettegut für forensische Psychiatrie einen weiteren Patienten heimtückisch getötet zu haben. Dazu schob er den 87-jährigen Rollstuhlfahrer zu einem Blumenbeet, nahm einen Stein und schlug ihn damit mehrere Male auf den Hinterkopf. Der Mann erlag noch vor Ort an seinen Verletzungen. Der Beschuldigte soll im Zustand der Unschuldfähigkeit gewesen sein. Am Samstag hat sich ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Horchheim ereignet. Wie die Feuerwehr Koblenz berichtet, ist aus noch ungeklärter Ursache das Feuer in der Nacht ausgebrochen. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnten 3 Personen unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. Im Anschluss wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Neben der Freiwilligen Feuerwehr waren auch die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Dankeschön, Amina. Schneller, aktueller. Antenne Koblenz Verkehr. 8 Uhr und gleich 34 Minuten, lieber Autofahrer. Wir schauen zu euch auf die Straßen. Ich gucke hier auf meinen Verkehrsmonitor und da ist alles grün drauf. Das heißt für euch gute und freie Fahrt in diesen Montag. Die Flitzerblitzer. Einen haben wir gesehen, unseren Freund Bruno. Wer Bruno noch nicht kennt, Bruno blitzt auf der B9 stadteinwärts hier bei uns in Koblenz. Tempo 100 maximal. Kurz nach dem schwedischen Möbelhaus steht das Ding. Das ist so ein kleiner Blitzeranhänger und der steht da mitten im Gebüsch. Wenn ihr auch noch Blitzerstoßunfälle sehen solltet, sagt ihr jederzeit Bescheid. Immer an der Antenne Koblenz Hotline. Das ist die 0261 98 8 20 und die 99. Vom Aufstehen bis 10. Guten Morgen, Koblenz. Die Morning Show. Wir sind hier. Guten Morgen. Sind wir hier? Ja, wir sind hier. Ihr seid dort. Und das Tagebuch der großen Hits, das ist auch hier bei uns. Das schlängelt sich gleich wieder rein mit Kollege Christian Semmet. Und um welchen Song es heute geht, hören wir hier in der Show nach genau 2 Songs. Nach Mr. Big, To Be With You. Und das ist erstmal Harry Styles. Neue Musik ist das As It Was. Um 8 Uhr und gleich 35. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Antenne Koblenz, der Supermix. Jetzt als App laden und weltweit hören. Willkommen zu Hause. In the way, seems you cannot be replaced, and I'm the one. Antenne Koblenz. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. Geschichten. Hier ist das Tagebuch der großen Hits. Nur auf Antenne Koblenz. Der Supermix. Greatest Hits und das Beste von heute. 23. Mai 1990. Depeche Mode sind mit Policy of Truth neu in den Charts. Es ist geschafft. Nach unzähligen Wochen der Arbeit an Policy of Truth sind Depeche Mode endlich fertig. Die Band hat enorm lange an den Gitarrenriffs getüftelt und so viele Varianten des Songs aufgenommen, dass sie hinterher selber nicht mehr wissen, welche denn jetzt die beste war. Mit etwas Abstand und Zeit kommt dann das lang ersehnte Ergebnis. Der Song steht. Und die Jungs wissen, das hier ist nicht nur irgendeine Nummer. Das ist einer der besten Songs des Albums und er hat das Zeug zu einer Single. Und dann gibt's vom Produzenten des Albums schon einen auf die 12. Liebe Jungs, sagt er, für eine Single würde es sich lohnen, den Song nochmal zu überarbeiten. Immerhin bietet er dazu auch seine Hilfe an. Und so gibt er dem Ganzen dann doch noch seine eigene Note. Er nimmt nämlich das Tempo etwas raus, bringt Sänger Dave Gaines Stimme noch präsenter nach vorne und verlängert die Nummer insgesamt. Depeche Mode erkennen, ja, wahrscheinlich ist ein Song tatsächlich nie wirklich fertig. Es gibt kein Perfekt, es gibt nur gut genug und das ist die Nummer nun alle Male. Und so erzählt Bandmitglied Martin Gore noch Jahre später, dass Policy of Truth zu einem seiner absoluten Lieblingssongs gehört. Einer der besten, den sie jemals aufgenommen haben. You had something to hide. Should have hidden it, should have zum Verlieben. Natürlich nur mit Antenne Koblenz. Der Supermix. Greatest Hits und das Beste von heute. Dein Lidl-Preis. Obst und Gemüse in bester Frische, Auswahl und zum besten Preis. Deutsche Erdbeeren 500 Gramm jetzt 20% günstiger für nur 1,99 Euro. Oder Himbeeren 125 Gramm nur 99 Cent. Lidl lohnt sich. Oh nein, Abfluss zu! Kanal Wambach kommt im Nu. Wir sind die Feuerwehr vom Kanal. Kanal Wambach, Ihr Partner für Rohrreinigung und Abflussprobleme. Ganzjährig 24 Stunden Notdienst. Kanal Wambach, Telefon Koblenz 12637. Du liebst Momi? Du kriegst Momi. Momi bei Kaufland. Tolle Angebote von Montag bis Mittwoch. Zum Beispiel Ferrero Duplo. Die 182 Gramm Packung für je 1,49. Und marokkanische Mini-Roma-Tomaten Klasse 1. Der 500 Gramm Eimer für nur 1,79. Dies und vieles mehr nur bei Kaufland. Kaufen Sie Ihren Elektro- oder Hybrid-Neuwagen bei Hanko in Koblenz. Erlebe unvergessliche Urlaubsmomente gemeinsam mit deinen Liebsten im Park Bußtalsee von Centerparks. Ob Wassersport am See oder Planschen im tropischen Badeparadies, eine gemeinsame Partie Beachvolleyball am Strand oder doch lieber entspannen im eigenen Ferienhaus mitten in der Natur. Urlaub heißt Centerparks. Buche jetzt deinen Urlaub direkt am Bußtalsee für mehr gemeinsame Zeit auf centerparks.de. Kaufen Sie bei Hanko in Koblenz. Samsung schenkt euch die Mehrwertsteuer auf viele Samsung Galaxy Produkte. Zum Beispiel auf das Samsung Galaxy A52 S5G mit 128 GB Speicher. Nach Abzug für nur noch 259,66 Euro. Saturn, du kannst mehr. Rette Lebensmittel und spare. Im Höfer 2 in der Lörrstraße in Koblenz bekommst du Brot und Süßes von gestern. Und das zum halben Preis. Weil es uns nicht egal ist, was mit Lebensmitteln passiert. Höfer 2, die zweite Chance für Brot und Süßes von gestern.

me money.